An einem Tag, der kommen wird, stehe ich morgens auf der Straße und erkenne nach Jahren, in denen du tot warst, an einem Menschen in der Ferne deinen Gang. Ich weiß noch, das karierte Hemd von einem deiner Brüder, viel zu groß, und die abgeranzten, ausgelatschten Turnschuhe. Du bist es wirklich. Und wie du den Kopf unterm Arm die Straße runterrennst, könnte man denken, es wäre alles ganz normal. Nur das Pfeifen kommt von etwas tiefer unten. Und deine Kragenweite enger bist du auch. Da bin ich platt. Da schaue ich her hinter dir, schau, wie du mit dem Riesenkopf die Straße runtergehst. Trophäe eines allzu kurzen Lebens. Statuiertes Exempel einer Kritik der Moral. An einem Tag, der kommen wird, stehe ich morgens am Bahndamm und schaue dir zu, wie du Haare aufsammelst, deine Haare auf den Schienen von Gleis 3. Mit ernstem Fleiß hältst du den Schädel ins Gebüsch, deinen Suchscheinwerfer greifst hinein und ziehst Büschel heraus. Mit ernstem Fleiß unternimmst du nach 10 Jahren Schlaf eine etwas verspätete Rekonstruktion. In meinen Ohren sitzen fest an mir dran, erhebt sich einen Moment lang ein Gemurmel, ein satanischer, wüster Gesang. Dann ist es still auf einmal. Nur das Hämmern eines Spechtes an der Borke eines Baumes und das Läuten der Glocke am Bahnübergang. Langsam drehst du dich zu mir. Dein Gesicht lächelt lässig in die Seite gestemmt. Dein abgerissener Kopf sieht aus wie neu. Du winkst mir zu. Wir blicken uns an. Sorrow is worn out joy. Danke, dass du aufräumst. Bring ich endlich heraus, doch da rauscht schon der Zug durch den kommenden Morgen und ehe ich's begreif, bist du auf und davon.